Jerry Falwell presents Firefly Club Night. Dit werd vee, dat is de golden. Hey ihr da draußen, einen wunderschönen guten Abend. Wir soffen uns mal leicht rein. Get to heaven. The future for soul to soul. A happy face, a thumping bass for a loving race. What is soul to soul? Well, we're a sound system. An amalgamation of good dance music. There's three of us from the north side and two from the east. And through our style, you know, people just came to recognize us as the Funky Dreads. Feel older, and I wonder if I know this single life you prefer. In there, one time I stop. up. I take a look around. Missy said that love is like a trading room. Because some man out no one get tied down. And some of them a shop like them a spend enough pounds. Some girl a go and big like they can't touch the ground. I worship man like them a sit down and drown. Me realize it's just a mental zone. And you have to pick a girl on your own. Is this the ocean that I have for you? The youth, the truth, who's accountable for establishing world peace? Catch the thugs, get rid of the drugs, cure the poor. When will the bullshit cease? Think of what you wanna say. No doubt, no one will ever know you're stupid till you open your mouth. I'm calling your bluff. It's time for decisions. But if you got more beef, smoke this one. Smoke this one. Smoke this one. Hier sind wir wieder, HR3 Club Night. Jeden Samstag werden super Disc-Jockeys aus Hessen live ihre Platten aus ihren Diskotheken und zum Teil ihre eigenen Produktionen hier in HR3 Club Night mixen. Ohne Nachrichten bis 24 Uhr und hoffentlich auch ohne Verkehrsservice, Geisterfahrer etc. pp. Und wenn Sie wollen, können Sie euch natürlich auch was dazu erzählen. Im DJ-Team sind abwechselnd Heinz Felber aus dem Cookies in Frankfurt, Chili T aus dem World in Kassel, Lady D aus dem Funkadelic in Frankfurt, Thorsten Fenslau aus der Frankfurter Flughafen-Disco Dolwyn Gray war letzten Samstag dran und heute Mr. Sven Feth aus dem Ohm. Viel Spaß! Hallo, hallo! Also, wenn ihr wollt, könnt ihr auch anrufen. Die Rufnummer ist 069 155 691, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Wünsche habt. bei der Gelegenheit stelle ich euch auch gleich die neue Snap vor, die Follow-up. Und sie heißt, wie denn? Say oops, upside your head. Say oops, upside your head. Say oops, upside your head. Come on. Das erkennt man doch schon, oder? Your back white chumps know just what he means. This is just one of our many styles, because KGB is versatile. While we're on the top, you adjust the sap. Yo, A, what's the time? It's time for payback. Unity, that asked us, yo, hey, don't curse. Why? It's on the radio, so they will play it though. Yeah, but your moms might be near the stereo. My bad, brother, that lack finesse. But we boost the crowd spirits like a bag of cess. Cause our recital is dope, too much of it, your D. Our gender's selling real well here in overseas. Cash flow is evolved, so we do not play. We in live at crazy shows and wait for the pay. Hey, the beat sounds good when you laid back to it. Listening, wondering how they do it. Is KGB consisting of three? One DJs and two MC. Easy come, easy go, all the dancers who dance to any kind of beat every time they get a chance to. Supreme and Raheem, I and this team, we are ready for a battle. But keep it clean, no slicing, dicing, just be nice and chill. Cause I still hate to see blood spill. So have a drink, a glass, some ice and rum. Hum, makes my mouth numb just thinking about it. The hour without it. So have a beer or two, I doubt it. Relax, max, hit the bar jacks, and listen to the rhythm of the rhymes and the big payback. The big payback, knocking down new jacks, keeping them down, and make a max. Who's that man on the microphone? He's just chilling. His partner's on the other mic, and DJ's on the wheels of steel. DJ King Kenny Ken, with knowledge Asiatic, and we're back again to rock another rhyme and make the people dance. All MCs are barred cause you had Black the chance. Hip Hop. They say that we're conceited. Our music, you don't need it. But if the rhyme is edible, I'm sure that you would eat it. Chill, lounge, relax, sit. You say that you don't like us, but you're still in our shit. It's a fact, Jack. Rise, I pack a stack. So listen to the rhythm of the rhymes and the big payback. WJBS on your radio dial. Good morning, I'm the Fox that rocks the box. Expect sunshine today, for yesterday's rain has faded far away. Now we seek a brand new day, a brand new way. Learn, my brothers and sisters. Learn. Nighttime fades away, on to the next day. The weatherman predicts a clear sunny Saturday. Relax, lay back, and feeling the cool breeze. Positive vibes and soft-scented melodies. Gather my leaves and all my minerals. Fix myself a bowl of vegetables. Ice cold water and chopped up fruits. Gonna be a long day, so I throw on my boots. Stretch out my hood and beyond. The sun rises, clouds gather round and suddenly hides it. Double back cause it started pouring. Children scared of the thunder roaring. Given the light, but now there's darkness. Started with intelligence, now there's ignorance. Negative vibes, now I don't feel right. I want my sunshine, I want my sunlight. Same old story over and over. Somebody trying to take knowledge over. So I fight back with a native dance. Sing my song and chant my chants. Rain, rain, go away. Please come back another day. Ja, der 1000 Kuppel steht gerade neben mir. Please rain, go away. Hi. Hi, Heinz. Ja, Heinz ist nächste Woche Samstag da. Er winkt schon ab. I shot rings out on a young girl hits around. Someone wasn't in the mood for playing around. The mother cries and she sees her young one. Put the mother fool while playing in the hot sun. Kangaroos came and cleared out the area. Covered her up so the sun won't beat her. The sun still shines, but the day now feels great. Oh, Mr. Rain, would you please, please go away? The sun still shines, but the day now feels great. Oh, Mr. Rain, would you please, please go away? Try to stop me from getting mine. And you can kiss me where the sun don't shine. Yeah, there's room out there for those who want some. Cause everybody's got a little light under the sun, under the sun. Stands upright, fear has no height. Work towards the star that gives off the brightest light. KB's moving in a bright direction, free of injury or evil infection. Stay out the dark and you'll find that you'll be strong. Ihr könnt mich ja gar nicht sehen. Bin voll am Abmoven hier. For those who want some, because everybody's got a little light under the sun. Damn. Move your body. Hi, So Sven, jetzt haben wir schon die ersten Musiken von dir gehört. Jetzt müssen wir auch mal einiges über dich erfahren. Sven, wie alt bist du und seit wann bist du Disc-Jockey? Also ich bin jetzt 25, werde dieses Jahr noch 26 und bin seit 8 Jahren DJ. Und wie bist du dazu gekommen? Weiß ich auch nicht. Irgendwie stand ich dann mal hinter Plattentellern. Und was hast du mit denen gemacht? Angedreht wie verrückt. Das war meistens zu schnell. Nee, sag, hast du einen bestimmten Stil, bestimmten Geschmack, bestimmte Art zu mixen? Einen bestimmten Stil habe ich bestimmt, ja. Ich bin sehr breit gefächert mit meiner Musik, denke ich mir. Und mit den Jahren kommt es dann halt auch mit den Mixen und mit den Cutten und naja, was alles so dazugehört. Seit einiger Zeit bist du nur noch im Omen. Was zeichnet das Omen aus? Party. Bestimmte Stile, bestimmte Leute, bestimmte Einrichtungen oder irgendwelche Veranstaltungen? Ja, sicherlich. Aber wer es Omen kennt, wird es auch kennen. Ja, wir sind eigentlich ein Dance-Club und bei uns wird wirklich nur getanzt und mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Und was machst du neben der Arbeit dort im Omen, Platten aufzulegen? Neben der Arbeit, ja, ich produziere, ich schreibe, ich singe selbst. Das wisst ihr ja hoffentlich alle. Was war deine bisher erfolgreichste Platte? Na, wie heißt sie denn? Ja, sag's uns. Na komm, Baba, Baba. Ich hab sie sogar mal in Thailand gehört, ohne Witz. Ja, ein Freund hat sie auch schon in Rio gehört, ja, ich weiß. Kannst du dich noch daran erinnern, was deine erste Platte war, die du gekauft hast? Ja, warte mal, was war denn das? Marilyn Monroe, ja. Aber bestimmt keine Originalversion. Ein bisschen später bist du schon zur Musik gekommen, oder? Nee, da meine Eltern ja schon immer im Nachtleben stecken, also wir haben ja auch eine Diskothek, haben die eben die ganzen Platten immer so mit nach Hause gebracht. Da wusste ich eigentlich schon, was so Hype ist. Letzte Frage. Hast du ein bestimmtes Lebensmotto? Ja. Spaß mit Ernst betreiben. Na wow. Okay, ich wünsche euch noch viel Spaß. H3 Club Night mit Sven Feld. Diese Fragen. Okay. Weiter geht's. Und ich sag euch heute irgendwie mal da draußen, irgendwie so allen, die da jetzt gerade so zuhören, hello.

new crying him. I walk him to the edge of the new crying him. I walk him to the edge of the new crying him. Crying him. Nicht schlecht, hä? Come down on me. Yeah, shake your butt, but don't break your back. Tap your feet and let your fingers snap. No matter what size, shape, or color, we can jam and enjoy each other. Music's pumping, I feel something. Must be my blood and heartbeat thumping. Dispense your funds to pass through the door. You know there's room for you on the floor. You don't know if there'll be any more. So yo, what you waiting for? So good morning, good afternoon, good night. Don't let the bed bugs bite. Going way out when I'm in. Sound und Club Night. Name? Sven Fee. Alter? 25. Beruf? DJ. In welchem Club? Im Omen. Six, five, four, three, two, one, go. Ich gebe euch nochmal die Rufnummer 155691. Mhm. Yeah. Wish it was in words coming out from the power within. Kill the din, what a man is a mood to meddle with. Send you on your way without a bike to pedal with. Here's the rhyme that I gave you to settle with. Always trying to bring me down to your level with. Loose lips sink ships or even worse. My temperature's way up high, ready to burst. My lips are fresh, cause I'm living and breathing. You never want to battle when I come, you're leaving. Paraffin lights, if it's touched by a naked flame. When I hold the mic, I see the rappers do the same. It's a shame, but it's the name of the game, but still, I change my style and chill. Not once, but twice, you gotta watch the rebound. Watch the way the KID can flow down. There's not a sound to be found in the area. I look good and I fit with the interior. Step back or you'll be lost in the rubble. The KID speaks for twice the trouble. No batches needed. Killer. Ja, das kratzt schon ab und zu mal, ne? Just for some, but for everyone, yes. It's the rep coming in well strong with the words of an old-time song. Loop the break and heavy on the bass, make this world a better place. Get high. before you go to bed tonight, why not have a treat? The finest ingredients are right in the mix. Bubble me sad DJ, bubble me sad DJ, bubble me sad DJ. Mit Fage aus Nomje. Ja, a new project is called. Und das heißt Mosaik. Mal aufpassen, ne? Is it serious? Telefon geht hier wahnsinnig. The kids like that. Me too. Yeah, yeah. Hab euch gefällt. Geht's im Omen ab. Autobahn. Move any mountain. Christiane, es geht hier ab. Ja, ja. Tala, ich weiß ganz genau, dass du jetzt auf dem Polderabend steckst. Und es passt in mein Konzept, Konzept zu spielen. Feiert schön. We'll be right back. wirst dir seelenmüde müde werden. Alles um dich herum versinkt. Du hörst nur auf, was ich sage. Und du wirst es befolgen. Du wirst dir seelenmüde müde werden. Alles um dich herum versinkt. Du hörst nur auf, was ich sage. Und du wirst es befolgen. Getting harder and harder. State. Lübeck. Manchester. Glaubt gar nicht, dass es hier irgendwie so einfach ist. Das für mich ja auch nicht. Ich mache das zum ersten Mal und irgendwie macht es mir tierisch Spaß. Das Telefon läutet und läutet. Ich sehe nur das rote Licht und ich würde sagen, ich mache einfach mal ein bisschen weiter, ne? Schlafen gehen, es geht schon weiter, kein Problem. Ist gute Stimmung hier. Feel the melody. We'll be right back. viel. Eine Melody möchte ich auf jeden Fall mal meine ganze Familie. Meinen dicken Bussi. Ich möchte mal gerade was klarstellen, ja. Ich kriege hier andauernd Anrufe und die sagen irgendwie, ich rede zu viel, weil ich würde in die Kassetten reinreden, aber ich mache hier keine Musik. Sicherlich könnt ihr euch Kassetten aufnehmen, aber ich mache eigentlich Musik für euch alle irgendwie, dass ihr ein bisschen, ne? Ne? Ne? Ne? Ja, ja. XXL kommt fett. Also ich möchte jetzt mal was klarstellen. Erstens, ihr könnt euch hier nichts wünschen, weil diese Club Night ist die zweite Club Night ever, die gesendet wurde. Und zwar vom 12. Mai 1990. Und abgemischt hat die damals unverkennbar, weil er quasselt ja die ganze Zeit, Sven Feeth. Und außerdem wollte ich dann auch mal sagen, beschwert euch nicht immer über mich, denn Sven, der redet viel, viel mehr. Ihr hört noch die Club Night bis 20 Uhr und weiter geht's nach diesen unerlässlichen Botschaften. Mit Luna einen Weltrekord aufstellen? Nichts leichter als das. Gehen Sie zum nächsten Sportplatz. Laufen Sie 100 Meter unter 9 Sekunden. Lächeln Sie beim Zieleinlauf. Erfrischen Sie sich danach mit einer Bluna. Geschafft! Sind wir nicht alle ein bisschen Bluna? Ich liebe es, diese angeberischen Laptops bei Mediamarkt so richtig zu demütigen. Vor allem diese brandneuen Modelle behandle ich an der Kasse wie ein kleines, mieses Schundprodukt und nehme sie für einen erniedrigenden Spottpreis. Lust kaufen im Mai. Komm auch Sie. Mediamarkt. Ich bin noch nicht blöd. HR3 klappt nein klappt nein klappt nein klappt nein klappt nein HR3 klappt nein. Oh, Ja, das war doch ein schöner Titel. Aber der nächste auch. Ja, ja, ja, ja. Diese Platte können wir leider nicht kaufen. Diese Platte können wir leider nicht kaufen. I'm not Ja. Okay, ich grüße mal hier irgendwie die große Party bei den Nachtwerkern. Aber ich muss euch sagen, bei uns geht eigentlich auch eine ganz gute Party hier ab. Also ich hoffe, ihr moved mit uns zusammen. Curse. Come, sit, come. Song, a buzzing in my head like a bomb dumb. I listen to the beat, a beat of a song, song, a buzzing in my head like a bomb dumb. Paris, Paris, not the place to be. People, little monkey, little bunch of champions. Because of the jerks and the suckers buzzing all around, everywhere I say, well, it's a fact. We must be hacked, I took a trip to the hip. I wanna do it, I wanna do it. I wanna do it now, like a King Kong. I wanna do it, I wanna do it. I wanna do it now. Listen to the beat, a beat of a song, song, the buzzing in my head like a bomb dumb. Listen to the beat, a beat of a song, song, the buzzing in my head. They do the boogie like one big flop. It's all about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rocker. I'm burning up with a Buddha spirit. Listen to the beat, beat, beat of a song, song. I'm buzzing in my head, head, head like a thumb down. I listen to the beat, beat, beat of a song, song. I'm buzzing in my head, in my head, in my head. I wanna do it, I wanna do it. I wanna do it now, like a King Kong Pao. I wanna do it, I wanna do it. I wanna do it now. Listen to the beat, a beat of a song, song, a buzzing in my head like a bomb down. I listen to the beat, a beat of a song, song, a buzzing in my head, head like a bomb down. I listen to the beat, a beat of a song, song, a buzzing in my head like a bomb down. I listen to the beat, a beat of a song, song, a buzzing in my head like a bomb down. I listen to the beat, beat, beat of a song, song, a buzzing in my head. Head like a bomb dome. I listen to the beat, a beat of a song, song, a buzzing in my head. Head like a bomb dome. Beat, beat, beat of a song, song. Listen to the beat, beat, beat of a song, song. Like a King Kong fight, like a King Kong fight, like a King Kong fight, like a King Kong. oh, oh, oh. Club Night. Name? Sven Fee. Alter? 25. Beruf? DJ. In welchem Club? Im Omen. And my brothers, we be looking and be bugging. Vehicles of life, they be rolling and be merging. Searching for the virgins of life, let be shoving at the door that's cracked. The valleys of time are always on my feet. At least the beat will combine the calluses and cords with a funky bass line. You won't need underdog for a nickel shoe shine on the shoes that's sack. But can I get a level on the bass and on the treble? Footing up and down like a UNLV rebel. The answer be a beast is for we really dig acoustics. Can't be too much tracking, not too much backing. You must contain the neck at least to dip your hip and back. Your feet will be in motion, so at least realize the fact. The rhythms are inserted and the nerves can be converted. This ain't rock and roll, cause the rap is in control. If you're a mega star, will you buy you a car? I'd rather go get footing. Footprints I will be putting all over the earth, we can get there first. Now that we are in it, footprints will be a printed. So if you recognize them, you can try to size them. They'll probably be the ones with the size not flying. All over the field, you won't have to yield. If you want protection, you can hop behind a shield. On the gallons, if you really need to rock. Look, we walk while we talk as we stomp up through the rock. Hand in hand, cross the land as Muhammad crossed the fade. It's a tribe who meanders, precious like a jade. It's an art, fear arch, minds are grounded, placed upon. The mind will unwind, it will soar through beyond. Catch the track, track by track, it'll map the track a trail. You will find yourself behind, for a map does not prevail. See the levels peaking as the rhythms keep screeching. A quest, so yes, a quest inside the jam, I will keep teaching. The point, oh yes, the point, because it's closer, yes, so far. The liveliness is mean as we scoot across the star. We are bulging, I'm indulging in a rat-a-tat-tat. Explanation for the line is that the rhythm is back. Deep and wide, wide and deep. You can dig it in a tree, but dig it in the grammar, cause your footprint down. Won't keep us from doing a thing as we start swinging. Traveling is bringing joy inside the domes as we hit the road to Rome. A chair is not a chair, a house is not a home. Because my skin is brown, yo, I'm gonna do the town. Rub it in the face and run my feet all through the place. When you get your finger on the music, it'll linger. Sing a song of sixpence, sing it like a singer. A Nubian, a Nubian, a proud one that remember me. The brother who said black is black. You can come while we quest. I don't play, I don't jest. Get emotions off your chest. We are black, even blessed. Making moves, making motions. Flowing like an ocean. The walking will continue. We know that we will bring you the times that you have waited. Long anticipated. Be gone, but not for long, cause the feet will stay strong. So, ich gebe euch nochmal die Telefonnummer 069 155 691. Und, naja, okay. Ja, mir geht's schon gut irgendwie. Let's get housey. Und nicht vergessen, später im Omen, ne? Ja, ja. start this happy vibes. We're gonna start this happy vibes. We're gonna start this happy vibes. casa. La casa. La casa. La casa. La casa. La casa. La casa. La casa. Hey, chico. ¿Qué pasa? Vaya, vaya. Celebramos. Hey, chica. ¿Qué tal? Vaya, vaya. Vamos a bailar. Hey, muchachos. ¿Cómo estás? Esta noche, fiesta grande, con chocolate, tequila, mezcal, fuego grande. La casa, la casa, la casa, la fina, la casa, la casa, la casa, la casa, la fina, la casa. Oye, hombre. La música, la trompeta, el saxofón. Mira, chica, la gente saltan y la risa. Arriba, arriba la música, no termina. Adelante, el circo, no lo sabes. Esta noche, fiesta grande. La casa, la casa, la casa, la fina, la casa, la casa, la casa, la casa, la fina, la casa, la casa, la casa, la casa, la fina, la casa, la casa, la casa, la casa, la fina. Latina. Yo, Dara Zone, drop the beat, man. The beat, man. All right, man. All right, man. HR3 Club Night. We'll be right back. Club Night, yeah. Zwölf. In einer Stunde werde ich im Omen sein. Yeah, yeah, yeah. Jetzt weiter. Okay, Nachtwerker, are you ready? Ich höre leider nichts. Are you ready? Okay. Wow. Yeah, people. Ich konnte gar nicht alles spielen, was ich vor mir vorgenommen habe irgendwie. Aber es kommt. For sure. Clap. Geht weiter im Omen. Und nächsten Samstag mit dem Heinz Felber aus dem Cookies und den übernächsten Samstag mit der Lady D aus dem Funky Delic und den darauf kommenden Samstag dann mit dem Chili T aus dem Worlds. Aber es geht noch 4 Minuten weiter. Das hat mir sehr gefallen. Ich muss auch mal den HR3 danken, dass es irgendwie alles so geklappt hat. Und ich hoffe, euch gefällt es. Schreibt ein bisschen, ruft ein bisschen an und dann ziehen wir das Ding durch. Ciao. Also wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, Tipps oder Kritiken, dann schreibt doch einfach an den HR3, Club Night, in der Bertrandstraße 8, 6000 Frankfurt, Main 1. Und nochmal, HR3 Club Night, Bertrandstraße 8, 6000 Frankfurt, Main 1. Juhu! By the way, und übrigens, das ist die neue Frankie Knuckles. Deep Garish House. So, Leute. Ich habe noch eine Minute, möchte mich bei euch bedanken für die vielen Anrufe und. Ich mache mich direkt auf den Sprung ins Omen. Und der Heinz, mein Kollege, ist nächsten Samstag dran und ich hoffe, er hat genauso viel Erfolg. Ciao. Die waren hier Buli, ich habe das gar nicht so gemeint. Der Heinz ist gut, ich weiß. And now for something completely different.